Ich bin Marcel Schäfer und ihr hört das Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart fähig, 2 Nords in the complete defense. Brilliant stuff! All is gone in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des Wölferradios, herzlich willkommen zur dieswöchigen Ausgabe. Ja, war das geil oder was? 3-0 gegen Gladbach, so kann es doch öfter laufen. Darüber reden wir natürlich und die Entwicklung beim VfL ist auch Thema. Darüber spreche ich mit einem ganz besonderen Gast, nämlich aus den USA sozusagen. Marcel Schäfer wird mit mir darüber sprechen. Und dann ist ja auch schon das Spiel gegen den HSV Thema. Darüber rede ich mit Sven Schulze, er ist Hamburg-Experte von meinsportradio.de. Besser geht's nicht. Das haben sich wahrscheinlich einige Wölfe-Fans gedacht, als sie am Sonntag zum Ende des Bundesligaspieltags nochmal ins Stadion gegangen sind. Ja, 3-0 gegen Gladbach. Unerwartet, umso erfreulicher, dass die Mannschaft das drin hat. Ich will jetzt auch nicht wieder in die Extreme verfallen, denn nach Augsburg bin ich ja mit der Mannschaft auch durchaus ins Gericht gegangen. Deswegen kann man jetzt auch mal ein bisschen euphorisch sein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Daniel Didavi hat es gesagt nochmal in einem ganz frischen Interview, wir dürfen jetzt auch nicht abheben. Weil wenn wir ins Spiel gehen, zum Beispiel gegen den HSV, komme ich später nochmal zu, wenn wir dann ins Spiel gehen und denken, wir haben die Partie schon gewonnen, bevor da überhaupt ein Ball gespielt worden ist, dann könnte es in die Buchse gehen. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber wenn wir kritisch waren, wie gegen Augsburg, wo ich der Meinung war, da war durchaus was drin, auch wenn es nur 10 Leute waren auf unserer Seite nach dem Platzverweis gegen Maxi, so muss man jetzt auch mal lobend anerkennen, wie die Mannschaft sich gegen Gladbach präsentiert hat. Ja, Gladbach vielleicht auch so ein bisschen in der Euphorie des Bayern-Sieges, vielleicht ein Stückchen nicht wach genug. Und das hat die Mannschaft sehr, sehr gut zu Beginn des Spiels schon ausgenutzt. 2 frühe Tore. 2 sehr schön herausgespielte Tore, wie ich fand. Einmal hervorragend von Yunus Malli eingeleitet. Mario Gomez verzögert super im Strafraum gegen Westergaard und bringt den Ball dann noch in die Mitte. Und ja, Malli steht dann wieder blank. War sozusagen der längste Doppelpass der Saison, fand ich. So, was die beiden miteinander da gespielt haben. Ja, und über das 2-0 brauchen wir nicht zu reden. Der Malli macht da mal den Juma, so habe ich diesen Spielpass da mal getauft. So aus dem Fußgelenk chippt er den Ball in den Lauf von Didavi. Ein Kumpel von mir hat gesagt vor der Saison, wenn die beiden funktionieren, oder andersrum gesagt, er hat gesagt, wenn die beiden nicht funktionieren, wird es wieder schwer. Und das Schöne ist, offensichtlich scheinen sie zu funktionieren. Jetzt die letzten Spiele schon, Augsburg nehme ich da mal raus. Aber da ist Spielfreude da, da ist Spielwitz da, da sind Laufwege da, da sind unorthodoxe Geschichten dabei, da sind tolle Pässe dabei, da sind Torabschlüsse dabei, da ist Torgefahr da von beiden Seiten. Und ja, auch wenn Malli nicht auf seiner geliebten Zehnerposition spielen darf, sind das Punkte, die da ja positiv auf der Habenseite stehen und wo wir alle sagen, zum Glück funktioniert das oder es kann funktionieren. Wie gesagt, wir wollen jetzt auch die Latte nicht zu hoch hängen, wo Martin Schmidt gesagt hat, die Mannschaft hat das von sich aus schon getan. Aber aufgrund der Situation wissen wir ja schon, es kann auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen und wir wollen es auch nicht übertreiben, was das angeht, aber gelobt werden muss. Und deswegen, das 3-0 habe ich auch schon analysiert, könnt ihr euch nochmal anschauen, auf der Wölferradio Facebook-Seite ist so ein kleines Video dazu auch gepostet worden, taktischer Natur, wie die gesamte Mannschaft an diesem Treffer mitgearbeitet hat und ich das sehr bemerkenswert fand, wie das gelaufen ist. Natürlich mit dem super Strahl von Lila Vogel, der hat da richtig alles reingelegt, letztendlich auch ein bisschen Glück gehabt mit dem abgefälschten Schuss, aber auch scheißegal, das Ding hat eingeschlagen, bums, fertig, aus und 3-0, das muss man auch erstmal hinbekommen gegen so eine ja durchaus spielstarke Gladbacher Mannschaft, die, und da kommen wir wieder zu den Nachteilen, wie ich sie gesehen habe bei dem Spiel der Wolfsburger. Man hat so ein bisschen dann das Verwalten angefangen nach den frühen Gegentoren, zum Glück nicht, nach den frühen erzielten Treffern und hat dann geguckt, lass die Gladbacher mal kommen. Und das Problem ist, wenn die Gladbacher kommen und spielen können und in die Halbräume kommen und gerade Raphael und Stindl, das sind ja gar keine richtigen Stürmer, wenn man so möchte, in Anführungsstrichen. Die sind immer unterwegs, sie sind immer auch bereit, dann was Überraschendes zu machen, einen Dribbling, einen Doppelpass etc., um dann immer Abwehr da auseinanderzunehmen oder Schwierigkeiten zu bereiten. Das ist wirklich sehr bemerkenswert, dann letztendlich auch dieser Spielstil, den Gladbach da pflegt. Aber Man hat dann ein bisschen die Zügel schleifen lassen, beziehungsweise Gladbach ist dann auch natürlich stärker geworden, nachdem man die Anfangsphase eher passiv unterwegs war. Ich glaube, da gab es auch noch mal ein kleines Donnerwetter in der Kabine, hat der Dieter wohl noch mal einen abgelassen. Und ja, danach hat man auch so ein bisschen bis zum 3-0 durchaus noch mal Probleme gehabt, hat auch Chancen zugelassen. Da müssen wir uns tatsächlich noch verbessern, weil wir in ganz, ganz vielen Fällen auch zu offensiv gedacht haben. Da denke ich natürlich auch an Mali, da denke ich auch an Origi auf den Flügeln, die aus meiner Sicht das Defensivspiel auch noch verbessern können. Und das muss ich auch noch verbessern gegen Mannschaften, die, ja, eben gegen Augsburg wurde dann, wenn du nicht nach hinten arbeitest, vernünftig, dass dann auch Gefahr läufst, dann die entsprechenden Tore zu kassieren oder auch die entsprechenden gefährlichen Situationen. Insgesamt, und da möchte ich einfach nur mal so auf das Gefühl hinweisen, was macht es mit dir, was macht es mit einem Wolfsburg-Fan, der ja nicht gerade zu Hause viel Gutes erlebt hat in den letzten Monaten. Und das ist halt fürs Gefühl unwahrscheinlich wichtig, für die Euphorie, dieses, man kann zu Hause wieder was reißen, man kann wieder guten Fußball spielen, das ist ja das, was wir, ja, wonach wir gelächzt haben ein Stück weit, wo wir das Gefühl auch entwickeln, da steht eine Mannschaft wieder auf dem Rasen, die Bock auf den VfL hat, beziehungsweise die Bock hat, Fußball zu spielen und dann tatsächlich auch mal ihr Potenzial in diesem Bereich abruft. Das ist ja auch nicht selbstverständlich gewesen. Und diese kleinen Verbesserungen, diese kleinen Schritte, wie das zustande gekommen ist, das muss man dann tatsächlich auch dem Trainer zugutehalten. Er hat es offensichtlich geschafft, stand diese Woche ja auch in der Zeitung, alle vier Individualkünstler da vorne, die um die eigentliche Position kämpfen, zwei Mittelstürmer und zwei zentrale offensive Mittelfeldspieler, dass die auch zusammen oder alle vier funktionieren. Und dann fällt zum Beispiel auch so ein Ausfall wie von Maxi Arnold gar nicht so sehr ins Gewicht. Yannick Gerhardt kommt da rein, hat jetzt irgendwie die dritte verschiedene Position in drei Spielen gespielt und er macht dann einen guten Job, kann man nicht anders sagen. Also ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen großartig, dass er da irgendwie leistungsmäßig da massiv abgefallen wäre. Udokai kommt wieder rein für Knoche und spielt auch einen relativ souveränen Part. Hinterher kam dann William auch noch rein für Gianluca Itta, der ja irgendwann im Laufe des Spiels ja auch ein bisschen an seine Grenzen gestoßen ist. Natürlich aufgrund seines Alters darf man da jetzt auch nicht zu viel erwarten. Ich finde, der Junge hat sowieso schon eine sensationelle Entwicklung genommen und ist ja auch immer wieder reingeworfen worden. Aber man hat auch gesehen, warum Martin Schmidt ihn vielleicht die letzten Wochen nicht gebracht hat. Dann durchaus, weil auch sehr viel über diese Seite lief, Gladbach hat sehr viel über diese Seite gemacht, dann auch gemerkt hat, ja, so richtig griffig und so richtig im Spiel war er nicht drin. Es war okay, die Leistung, ich fand die jetzt nicht schlecht und so, aber man hat dann schon gemerkt, er hat Schwierigkeiten mit zunehmender Dauer des Spiels und deswegen dann auch William einzuwechseln, war von Trainerseite dann, glaube ich, auch die richtige Maßnahme, auch um den Jungen, den Luca dann ein Stück weit zu schützen. Wie immer an dieser Stelle ein kleiner Blick auf die Zahlen und ja, die untermauern nochmal, dass der VfL dieses Spiel absolut verdient gewonnen hat. Vielleicht das eine Türchen zu hoch, aber unterm Strich absolut verdient. Fangen wir mal bei den Zweikämpfen an. 54%, da hat man sehr deutlich gesehen, wer der Herr im Hause ist. Ich glaube, zur Halbzeit, wenn ich mich richtig entsinne, lag der Wert sogar irgendwie bei 70% gewonnen in Zweikämpfen. Da hat man ja Gladbach so den Schneid abgekauft, ganz klar dominiert und ja, letztendlich dann auch zu Recht die Tore dann erzielt. Sehr positiv auch hervorzuheben, die 84% Passquote. Da hat Gladbach zwar noch eine bessere Quote, aber das sei an dieser Stelle egal. Möchte ich nur einmal sagen, dass 84% da angekommen sind. Ballbesitz liegt beim Gegner, klar, wenn er 2-0 hinten liegt, da muss man ein bisschen mehr machen letztendlich. 55% für Mönchengladbach, das sei an dieser Stelle aber zu vernachlässigen und ist natürlich auch letztendlich dann der Taktik oder dem Spielverlauf dann auch geschuldet. Für mich natürlich immer wieder schön zu sehen, für ganz viele Wölfe-Fans, ich weiß das auch, nach dem Motto, wenn wir schon nicht so gut gespielt haben in der Vergangenheit, hätten wir vernünftig laufen müssen. In diesem Fall gibt es echt nichts zu meckern. Der VfL ist 5 Kilometer mehr gelaufen als Mönchengladbach und siehe da, da wird das Spiel gewonnen. Auch, nicht nur deswegen, klar, aber das ist sehr, sehr gut. Auch die intensiven Läufe waren mehr, die Sprintdistanz hat man mehr abgerissen als Mönchengladbach. Das sind alles Punkte, die da positiv hervorstechen. Und natürlich schauen wir uns dann auch nochmal die Jungs da vorne genauer ein Stück weit an. Younes Mali, nicht umsonst zum Spieler des Spiels gewählt worden. 90%ige Passquote aus dem Spiel heraus. Torvorlage, alles dabei gewesen. 11,8 Kilometer zusätzlich noch gelaufen. Das sind alles sehr, sehr gute Zahlen. Viermal Torabschluss gesucht etc. Da kann man wirklich nicht meckern. Das war eine reife und gute Leistung. Daniel Didavi, ja, die beiden Zauberzwerge, würde ich mal sagen, haben gut abgeliefert. Er hat sogar eine 88-prozentige Passquote erreicht. Gewonnene Zweikämpfe 37, ja, geht natürlich besser. Hat bis zur Auswechslung 9,3 Kilometer absolviert. Das war auch grundsätzlich erstmal in Ordnung. Hat natürlich getroffen, das wiegt natürlich nochmal schwerer. Aber Divock Origi möchte ich mal hervorheben. Der hat sogar 96% seiner Pässe an den Mann gebracht und hat die Mehrzahl seiner Zweikämpfe gewonnen und hat noch 10,8 Kilometer abgerissen. Auch wenn er jetzt nicht erfolgreich war, das war auch schon aller Ehren wert. Mario Gomez fällt so ein bisschen ab mit der Passquote 44%. Also wenn da nicht mal jeder zweite Ball beim Mitspieler ankommt, dann muss da dran gearbeitet werden, glaube ich. Aber er hat mindestens ein Tor vorbereitet und ist auch über 10 Kilometer gewetzt. Also da kann man dann insgesamt nicht zu sehr meckern, aber natürlich besteht da noch Luft auf oben und nach oben. Ich glaube, das weiß er auch, aber er ist sehr mannschaftsdienlich auch unterwegs gewesen, glaube ich, und hat dann auch die Räume dann entsprechend mit zugelaufen und ja, sich auch immer wieder letztendlich mit eingeschaltet und wie gesagt, ja auch das eine Tor dann vorbereitet, das wichtige 1:0. 6 Punkte aus den letzten 4 Spielen wollte man noch holen, 3 hat man jetzt geholt. Mal gucken, wie es gegen Hamburg, Leipzig und Köln läuft, ob man dann noch vielleicht sogar noch was draufsatteln kann. Unmöglich ist das nicht nach der Leistung gegen Gladbach, finde ich. Und ja, dann schauen wir mal. Und die Entwicklung, die ja sehr erfreulich ist beim VfL Wolfsburg, zumindest jetzt dann, wenn man das Gladbach-Spiel dann auch als Maßstab nimmt und die Heimspiele davor ja auch schon, das bespreche ich jetzt auch mal mit meinem ersten Gast. VfL intern. Ja, und da freue ich mich ganz besonders drüber, dass das geklappt hat, denn mein Gast ist nicht in Deutschland momentan und auch nicht in Wolfsburg, auch wenn das vielleicht der Nabel der Welt sein mag. Nein, er ist in den USA und spätestens jetzt weiß wahrscheinlich jeder, um wen es geht. Hallo Marcel Schäfer. Hallo Lenny. Erste Frage natürlich so ein bisschen persönlicher Natur. Wie geht's dir im Moment? Wie geht's deiner Familie? Und war der Schritt nach Amerika immer noch der richtige für euch? Uns geht's sehr gut, vielen Dank. Wir haben uns hier in den USA sehr gut eingelebt und fühlen uns auch wirklich sehr wohl hier in der Tampa Bay Area. Die Kinder haben den Schritt in die USA sehr gut gemeistert, sprechen mittlerweile ganz toll Englisch, fangen gerade ja mit dem Fach Spanisch an und spielen beide, zumindest die Jungs, Fußball und Baseball. Also die Kinder, so wie wir auch, saugen alles auf und da kann man schon dann ja nach einigen Monaten sagen, dass es sowohl familiär als auch sportlich wirklich eine riesen Lebenserfahrung für die ganze Familie ist. Das klingt super. Hinter dir liegt ja auch ein sehr bewegtes Jahr. Hurricane, Playoff aus, All-Star geworden. Was hat dich denn am meisten geprägt in diesem Jahr? Ja, Hurricane Irma war schon eine extreme Erfahrung, die wir da gemacht haben dieses Jahr. Eigentlich kennt man das ja wirklich nur aus dem Fernsehen. Aber jetzt, wo wir selbst mittendrin waren und gerade auch mit 3 Kindern, da war das wirklich sehr beängstigend. Und solche Ängste, die kannten wir in dieser Form nicht. Und auch wenn wir jetzt nur an unserem Haus kleinere materielle Schäden zu vermelden hatten und ja die Tampa Bay Area relativ verschont geblieben ist, hat Irma ja leider in der Karibik und Südflorida wirklich sehr, sehr vieles zerstört und das war eine schreckliche Erfahrung, das muss man ganz ehrlich sagen, die wir so in der Form natürlich bisher nur aus TV-Bildern kannten. Sportlich selbstverständlich war das für mich ein tolles Jahr, zum einen, weil ich natürlich in den letzten Monaten oder in der letzten Phase meiner VfL-Zeit nicht mehr ganz so viel gespielt habe. Da ging es mir ja auch darum, einfach aus Liebe zum Fußball habe ich ja damals die Entscheidung getroffen, in die USA zu gehen, zu den Tampa Bay Rowdies, wo man eine gute Lösung gefunden hat, zum einen seine Karriere fortzusetzen, zum anderen schon, viele Erfahrungen zu sammeln, die ersten Schritte im Management zu machen und das habe ich hier auch vorgefunden. Zum einen war es eine tolle Saison für mich, auch wenn das Ende im Halbfinale das Ausscheiden etwas bitter war, aber in die 11. der Saison gewählt zu werden, das Tor des Jahres geschossen zu haben und natürlich auch die vielen Erfahrungen, die man nebenbei im Management oder bei anderen Sportvereinen sammelt, das ist wirklich herausragend und ja, also ich möchte es gar nicht missen, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Du sprichst ja auch immer von Bildungsreise. Was hast du denn bei den US-Clubs schon konkret mitnehmen können? Irgendwas, was vielleicht auch für den VfL schon mal nützlich wäre? Ja, in den 8 Monaten habe ich eigentlich so gut wie jede Gelegenheit genutzt und habe mir sehr, sehr viel angeschaut. Unter anderem natürlich bei den Vereinen hier aus der Region, als auch bei anderen professionellen Sportteams oder Colleges sowie Universitäten aus den USA. Ich habe natürlich zum einen Trainingseinheiten angeschaut, ich habe mir Spiele angeschaut, ich habe mir angeschaut, was rund um die Spiele passiert, habe sehr, sehr viele interessante Gespräche geführt mit Trainern, mit Clubbesitzern oder auch weiteren Vereinsverantwortlichen und selbstverständlich sind das teils andere Sportarten gewesen mit American Football, mit Eishockey, mit Basketball oder auch mit Baseball. Aber auch hier kann man immer einiges lernen. Ich denke gerade im Bereich Trainingslehre, Teambildung oder wie motiviere ich meine Spieler, allen voran natürlich im Football, weil der Kader einer Footballmannschaft umfasst insgesamt 53 Spieler plus 7 Spieler auf der sogenannten Verletztenliste. Und da war es natürlich einfach auch mal spannend zu erfahren, was die Trainer so machen, um die Spieler zu motivieren, um sie auf einen Nenner zu bekommen, um die Ziele zu erreichen. Und ich glaube, dass man da wirklich immer die ein oder andere Idee einfach rausziehen kann. Auch wenn man natürlich ganz klar sagen muss, dass es andere Sportarten sind und natürlich auch, dass die USA den Sport etwas anders lebt, als wir es in Deutschland vielleicht gewöhnt sind. Trotzdem glaube ich, kann man unglaublich viel lernen, kann man viele Erfahrungen sammeln und die ein oder andere Idee vielleicht rausziehen. Inwieweit es dann für den VfL interessant werden könnte, das muss man dann sehen. Selbstverständlich, wie immer, nach jedem Gespräch, nach jedem Praktikum mache ich mir sehr viele Notizen, schreibe ich mir alles nochmal auf, lasse es nochmal Revue passieren und werde natürlich auch das ein oder andere beim VfL vorschlagen, dass ich, für sehr interessant fände, auch mal darüber nachzudenken. Mit wem hast du denn beim VfL noch regelmäßig Kontakt? Ja, der Kontakt besteht zu sehr, sehr vielen eigentlich noch. In all den 10 Jahren beim VfL, das ja nicht nur sportlich eine ganz, ganz tolle Zeit war, hat sich natürlich auch zwischenmenschlich einiges aufgebaut, worauf ich auch stolz bin, dass man sowohl als Sportler als auch als Mensch immer sehr geschätzt wurde. Und daher habe ich selbstverständlich noch zu Spielern, zu verantwortlichen Mitarbeitern oder auch Leuten aus der Fanszene regen Kontakt und freue mich natürlich wieder, die bald alle wiederzusehen. Dann kommen wir nochmal zur aktuellen sportlichen Situation. 3-0 gegen Gladbach gewonnen, ist oder die letzte Bestandsaufnahme, ja im Vorgespräch auch schon thematisiert ausführlich. Wie gefällt dir denn ganz allgemein die Entwicklung unter Martin Schmidt, die der VfL genommen hat? Ja, das Spiel am Wochenende gegen Gladbach war eine sehr gute Leistung unserer Mannschaft. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Ich hoffe jetzt am nächsten Wochenende in Hamburg, dass wir nachlegen können. Selbstverständlich schaue ich mir so gut wie jedes Spiel unseres VfL an. Außer wir sind natürlich im Flugzeug unterwegs bzw. auf einer Auswärtsreise. Aber auch da habe ich natürlich immer mein iPad dabei und kann das im Hotel verfolgen oder verfolge das natürlich vor dem Fernseher. Also die Bundesliga hier ist sehr, sehr präsent. Man kann wirklich so gut wie jedes Spiel verfolgen. Und auch die Begeisterung für den Fußball in Amerika, die ist riesig und wird definitiv immer mehr. Ich bin gespannt, wie sich der Fußball in den nächsten Jahren in den USA entwickelt. Ich denke, mit Christian Pulisic wir wirklich einen jungen, sehr guten Spieler in der Bundesliga, der sich zu einem absoluten Topstar entwickeln könnte. Und das spürt man hier auch in den USA. Man sieht unglaublich viele Trikots von ihm. Fußball ist wirklich eine Sportart, die hier immer mehr Begeisterung findet. Und ich bin gespannt, wohin der Weg führt. Du hast ja auch mitgewirkt beim Fanfilm 20, der jetzt ja auf DVD erschienen ist. Wie hat er dir denn gefallen, beziehungsweise was hast du gedacht, als du das erste Mal den gesehen hast? Ja, ich habe ihn mir erst nach eurer Premiere angeschaut und muss ganz ehrlich sagen, selbstverständlich hatte ich Gänsehaut pur. Also es war ein unglaublich emotionaler Film. Von den Erfolgen bis hin zu den ganz schwierigen Phasen unserer Vereinsgeschichte war einfach alles dabei. Und auch was das Emotionale angeht, von Lachen bis Tränen in den Augen, war wirklich alles dabei. Also das hat allen voran ihr natürlich ganz, ganz toll gemacht. Großes Kompliment nochmal dafür. Das ist, beziehungsweise war wirklich ein überragendes Projekt. Und gerade weil es auch ein Rückblick meiner 10 Jahre beim VfL war, war das natürlich auch für mich ein unglaublich emotionaler Film. Das Kompliment nehme ich stellvertretend natürlich gerne entgegen, gebe es aber auch genauso gerne wieder zurück, denn in dem Film sieht man dich ja auch in sehr sensiblen Situationen, etwa bei dem Abschied von den Fans. Für einen Bundesliga-Profi ist es ja eher ungewöhnlich, so viel von sich preiszugeben. Warum hast du das gemacht und letztendlich auch das Vertrauen gehabt, dass es im Film richtig rüberkommt? Ja, damals im März war es für mich persönlich sehr, sehr wichtig, die Fans, die mich gerade in persönlich schwierigen Phasen ganz besonders unterstützt haben, vorab über meine Entscheidung zu informieren. Also bevor ich die im Prinzip der Presse bekannt gebe, bevor wir offiziell die Pressemitteilung rausgegeben haben. Und ja, ich denke, ich bin jemand, der eigentlich ganz gut reden kann, aber das war wirklich eine emotionale Ausnahmesituation für mich. Und selbstverständlich habe ich auch der Filmcrew für das Projekt 20 Jahre zugesagt, dass dabei die Kamera aufgestellt werden darf, da diese Worte, die ich ja an einige Vertreter der Fans und Freunde im Fansaal gerichtet habe, dass die natürlich diese Worte, die waren an alle Fans gerichtet und ich glaube, ich habe da nichts zu verbergen und ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm, wenn man sich da mal von einer anderen Seite zeigt oder auch mal seine emotionale Seite präsentiert und ich glaube, da hat man auch gesehen, ja, wie sehr mir der VfL bedeutet, wie nah mir das Ganze ging und wie ich damals schon gesagt habe, ein Abschied, den gibt's ja nicht, das habe ich auch damals so gut wie nie in den Mund genommen, dieses Wort und ich und ich glaube auch ihr, hoffe ich, freuen uns alle wieder, wenn ich 2019 zurückkehre. Ja, das auf alle Fälle. Ich muss noch sagen, dass mir die Stelle, wenn du dich verabschiedest, immer noch so, das bewegt mich mit am meisten auch in dem Film. Das wird da auch immer, sag ich mal, verbunden bleiben damit. Aber du hast es selber schon gesagt, ein richtiger Abschied war es nicht und du stehst noch ganz vielen Leuten in Kontakt. Verschlägt sich denn vor der eigentlichen Rückkehr nochmal nach Wolfsburg bzw. in die Heimat? Ja, die Zeit oder die erste Phase hier in den USA, die ist wie im Flug vergangen. Quasi sind wir jetzt bei der Halbzeit schon. Die zweite Halbzeit fängt dann im Januar an. Wir fliegen am Wochenende nach Deutschland und die ganze Familie, die freut sich schon riesig auf zu Hause. Wir sind auch erst jetzt nach Deutschland geflogen, weil die Saison ja im November aufgehört hat. Zum einen natürlich, weil ich in unserer Pause, in unserer Offseason natürlich die Zeit genutzt habe, mir unglaublich viel anzuschauen, noch mehr im Management zu arbeiten, als ich es vorher während der Saison getan habe. Und natürlich war es uns sehr, sehr wichtig, die Kinder nicht aus der Schule rauszureißen. Auch da war es uns sehr wichtig, dass die Kinder so viel wie möglich hier mitnehmen, so viel wie möglich aufsaugen. Und diese Erfahrung, die wir hier diese anderthalb Jahre in den USA machen, dass die Kinder unglaublich viel mitnehmen und lernen. Und deshalb wollten wir die auch so lange wie möglich in der Schule lassen. Ja, wie eingangs schon erwähnt, ich fliege am Wochenende nach Hause, nach Deutschland und freue mich riesig auf zu Hause, auf Wolfsburg. Immerhin bin ich ja dann gegen RB Leipzig am Dienstagabend das erste Mal nach meinem Abschied wieder in der Volkswagen Arena und da freue ich mich ganz besonders drauf. Das wird bestimmt ein ganz, ganz tolles Gefühl werden, wieder im vollen Stadion zu sein. Ich freue mich drauf. Klingt schon fast wie ein Schlusswort, aber so entlasse ich dich noch nicht. Denn einmal müssen wir noch natürlich drüber reden. Du verfolgst den VfL sehr intensiv. Letzte Saison Relegation. Wo landet denn der VfL in dieser Saison? Wenn du mal einen kleinen Ausblick wagst. Ja, mit Prognosen oder Zielsetzungen tue ich mir eigentlich immer sehr, sehr schwer. Ich glaube, das habe ich in den 10 Jahren Wolfsburg auch gelernt, dass man da hier und da vielleicht ein bisschen mehr Demut zeigen sollte. Ich glaube, wir tun uns gut, uns voll auf Hamburg zu fokussieren, gegen Hamburg zu gewinnen und das sehen wir weiter. Weil ich bin überzeugt, dass wir einen guten Kader haben, dass wir viele junge Spieler haben, die sich wirklich toll entwickeln, die sich toll präsentieren und dass natürlich für uns auch in dieser Saison, gerade wo alles so eng beisammen ist, noch wirklich sehr, sehr viel drin ist. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, ich bin gespannt und bin überzeugt von unserer Mannschaft. Und wenn der Marcel das sagt, dann stimmt das und dann wird es auch gefälligst so gemacht. Jedenfalls glaube ich auch, dass unsere Mannschaft besser abschneidet als die Relegation im vergangenen Jahr. Ja, das war aus den USA und deswegen nochmal ein doppeltes Dankeschön, dass das geklappt hat. Unsere Nummer 4, für immer würde ich sagen, unsere Nummer 4, Marcel Schäfer. Danke dir für das Gespräch. Mach's gut, Lenny. Und dann, Bis nächste Woche. Ich freue mich. Kurzpassspiel. Die meisten werden es mitbekommen haben. Armin Fee wird neuer Sportdirektor oder Sportvorstand. Was ist das da? Keine Ahnung. Sorry. Auf jeden Fall Nachfolger von Jörg Schmadtke da als Manager beim 1. FC Köln. Ja, damit hat sich auch die Trainerfrage erledigt. Neuer Trainer des 1. FC Köln wird nach der guten Zusammenarbeit beim Doppelpass Thomas Helmer. Mirja Dumont, Ex-Frau von Sky Dumont, hat über ihre Scheidung gesprochen und unter anderem, dass so, ja, Roger Cicero und dessen tragischer Tod da was mit zu tun hatte. Jetzt wird sich der ein oder andere sagen, warum erzählt der Lenny das? Hat doch gar nichts mit Fußball zu tun. Ja doch, denn die Mirja muss ja aufpassen, dass sie nicht doch nochmal schwach wird. Denn bei Sky gibt's doch immer nach der Trennung so ein, zwei Rückholangebote. Ui, okay, ich gebe zu, der war sehr, sehr flach, aber mir egal, den kann man auch mal bringen. Wisst ihr, was ich bei Sky eigentlich mal so ein bisschen schade finde? Dass dieses tolle Lied von Babylon Berlin nicht so oft gespielt wird. Vielleicht schreibe ich da nochmal hin. Aber jetzt zum Schluss nochmal ein Klopfer. Bei Olli Kahn ist eingebrochen worden. Und die Diebe, haben ja nicht nur was geklaut, sondern sie haben gleich den ganzen Safe mitgenommen. Olli Kahn hat zwar gesagt, da war irgendwie nichts drin. Aber das glauben wir natürlich überhaupt nicht beim Wölferadio. Und haben uns gefragt, welche fünf Dinge wohl im Safe von Olli Kahn gewesen sind. Auf Platz 5 ein Golfball mit Blut dran, falls er mal eine DNA-Probe braucht. Auf Platz 4 ein Energy Drink, um mal runterzukommen. Auf Platz 3 eine Hautprobe von Heiko Herrlich. Auf Platz 2 der geheime Elferzettel von Jens Lehmann. Und auf Platz 1 der Dinge, die wahrscheinlich im Safe von Olli Kahn gewesen sind, die Biografie von Jürgen Klinsmann. Kombinationsspiel. Ja, und über das Spiel gegen den HSV am Wochenende möchte ich gerne reden mit meinem Experten im Wölferadio für den HSV und nicht vom HSV-Talk, den Sven Schulze. Herzlich willkommen, grüß dich. Ja, grüß dich, Lars, hallo. Bei uns ist ja das letzte Spiel gegen den HSV etwas traumatisch geendet, möchte ich mal sagen. Wir haben ja im Grunde noch was gut zu machen. Es war dieses ominöse Spiel am letzten Spieltag sozusagen, wo man mit einem Punkt gerettet gewesen wäre, beziehungsweise nicht in die Relegation hätte müssen. Und dann haben wir es verkackt sozusagen. Und der Lukas bei euch hat es gemacht. bei uns hat es ja bleibende Spuren hinterlassen damals. Spielt das Spiel bei euch noch eine Rolle damals, weil ihr euch da gerettet habt? Hat das irgendwie was, hat das Nachwirkungen gehabt bei euch? Also der Luca ohne S. Entschuldigung. Hat deswegen immer noch ein Gut, das muss man ganz klar sagen, war sein erstes Tor für uns und war nun auch ein schönes Tor, ein wichtiges Tor und ja, aber richtig nachwirken tut's nicht mehr. Wir haben ja den Tag, das habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt, so ein bisschen ausgiebiger gefeiert auf dem Platz. Nein, ich hatte Tränen. Aber das war auch mehr so ein Trotzding. Okay, das heißt, hat jetzt nicht irgendwie nochmal, so wir sind im Toten, um Anführungsstrichen, oder der Relegationsmeisterschaft wieder von der Schippe gesprungen, hat das jetzt Auswirkungen auf den Verein oder so, kannst du jetzt nicht sagen bei sowas. Also, was ihr jetzt ja auch ganz gut nachvollziehen könnt, ist Relegation braucht keine Sau. Relegation ist für den Arsch, auf Deutsch gesagt. Wir haben das Ding zweimal gemacht, jetzt das erste Mal. Und als Fan will man das wirklich nicht nochmal machen. Das ist vielleicht auch so dieser Auslöser gewesen, okay, dass wir uns damals so gefreut haben, dass wir dieser Kelch an uns vorbeigegangen ist und dass ihr es diesmal gewesen seid, ja, ist gut, jeder andere ist recht, wenn man es nicht selbst ist. Ja, ist klar. Dann, was hat sich bei euch seitdem sozusagen in der Mannschaft auch entwickelt? Wie würdest du das Leistungsvermögen der Truppe bei euch denn mal beschreiben, bis zum jetzigen Zeitpunkt? Ja, das ist noch nicht so ganz so leicht zu beantworten, diese Frage, weil so genau wissen wir das selbst nicht, wo wir stehen. Manchmal klappt dieses Angriffspressing bei uns schon ganz gut. Das hat man jetzt gegen Hoffenheim oder auch gegen Stuttgart zu Hause gesehen. Manchmal klappt es überhaupt nicht, so wie in Stuttgart, wie in Freiburg jetzt am letzten Freitag, wo dann so ein Kick dabei rauskommt, ja, der wenig ansehnlich war. Dazu kommt, dass wir in den Heimspielen, wir sind da eigentlich relativ heimstark, aber in den Heimspielen schon die etwas stärkeren Gegner gehabt haben, wie Bayern, Dortmund, Leipzig, gegen die wir auch prompt verloren haben, Punkt gegen Werder und dann 2 Siege oder 3 Siege mit Augsburg. Aber so eine richtige, stringente spielerische Entwicklung kann man bei uns nicht sehen. Es sind dieses Angriffspressing, wenn es funktioniert, dann kommen da teilweise sehr ansehnliche Szenen bei rum. Wenn es dann nicht funktioniert, dann kann es auch ziemlich in die Hose gehen. Interessant ist ja, dass eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen ist. So auswärts einen Punkt geholt, zu Hause einen Sieg davor, ein deutlicher Sieg, also 4 Punkte aus 2 Spielen. Trotzdem ist da irgendwie immer so, ich weiß nicht, weil es der HSV ist, eine Dauerunruhe drin. Also sogar Uwe Seeler legt sich mit Matthias Sammer an, was da so zu sehen war oder zu hören war letztendlich. Woran liegt das denn? Also ist das so eine latente Anspruchshaltung? Ist das eine latente Angst, wieder unten reinzurutschen? Was ist das? Die Angst, hinten reinzurutschen, die ist nicht latent, die ist ja immer bei uns da. Das ist schon mal klar. Nein, aber wenn man jetzt sich diese Aussagen von Matthias Sammer, ich habe da ja auch in meinem Blog drüber geschrieben, nochmal vor Augen führt, er sagte, dass der HSV ja einen Lauf hat und deswegen, dass er überhaupt nicht nötig hätte, diesen Antifußball zu spielen. Eigentlich ein Kompliment. Es war Antifußball, ne? Zum Teil, da gebe ich ihm recht. Aber der Lauf, den wir gehabt haben sollen, nach 5 Auswärtsniederlagen in Folge, 2 Heimsiegen, okay, aber 5 Auswärtsniederlagen in Folge, teilweise sehr deutlich, wo er da diesen Trend sieht, diesen positiven, das mag ich nicht sehen. Und es ist ja so schick so über die letzten Jahre gewesen, wenn man dann mal irgendwo so mal einen raushauen will, dann nimmst du den HSV, da triffst du immer den richtigen. Und das hat sich jetzt, haben sich der eine oder andere, ich ja auch, nicht so ganz gefallen lassen. Das wollten wir gerne relativiert hören. Und wenn jetzt heute zum Beispiel wieder so ein Manny Kals um die Ecke kommt bei uns in der lokalen Presse und auch in den Sportbild war, glaube ich, auch, und da vom Leder zieht, das ist ein Mensch, der sich nach seiner Fußballkarriere nie wieder um den HSV. Die ehemaligen wurden nicht einbezogen, aber er hat sich auch nie zur Verfügung gestellt. Und dem steht das meiner Meinung nach nicht zu sagen, dass man den HSV sich nicht mehr angucken kann. Wenn er das nicht mehr machen mag, okay, aber er sollte sich in der Öffentlichkeit ein bisschen vorsichtig äußern. Und das sind diese Unruhen, die immer wieder reinkommen. Und das jetzt momentan wirklich zur Unzeit, wo wir das jetzt gerade schaffen, nach langen Jahren erstmalig Nachwuchsspieler zu integrieren. Gideon Jung ist schon eine feste Größe in der Mannschaft. Fiete Arp will es werden oder auch Ito oder Jan Jitschitz oder wie sie alle heißen. Auch Van Drongelen, der ist ja auch gerade mal erst 18. Die kriegen jetzt eine Chance und die spielen auch bei uns und das macht uns als Fans eigentlich sehr viel Spaß, die Jungs spielen zu sehen. Und wenn das dann teilweise auch noch zu vernünftigem Fußball führt, ja, dann sind wir schon zufrieden. Und wenn wir es dann auch noch schaffen, Platz 15, wie wir ihn jetzt haben, vielleicht noch um 1, 2, also Sonnabend überholen wir euch und dann sind wir ein bisschen weiter vorne und dann passt das ja auch alles. Dann sind wir auch, sieht das ja wesentlich besser aus und dann passt das für uns als Fans schon, wenn wir so auf einem gesicherten Platz irgendwo sind. Was ich gerade schon angesprochen, muss ich natürlich auch stellen, die Frage, Jan Fiete Arp, da ist ja so ein richtiger Hype entstanden letztendlich. Ist das berechtigt? Also ist das tatsächlich so ein Anführungsstrichen Jahrhunderttalent, was ihr da in euren Reihen habt? Oder ist das so ja auch gerne genommen vom Boulevard, dass man da wieder so einen Hamburger Jungen, der auch noch so heißt und dann jetzt mal 1, 2 gute Spiele gemacht hat? Wie würdest du es bewerten? Also wenn ein 17-Jähriger 1, 2, 3 gute Spiele in der Liga macht, dann ist das schon allerhand. Der Fiete Arp, der hat wirklich so ein paar Moves drauf, die richtig gut aussehen. Er hat einen Torriecher, auch jetzt gegen Hoffenheim, wo er noch nicht getroffen hat. Da hat er so 1, 2 Abschlüsse gehabt, die waren richtig genial. Ist anspielbar, kann den Ball weiterleiten und das als Mittelstürmer, tolle Bewegung. Also das ist schon einer. Also da muss man kein Fachmann sein, um zu sagen, dass das einer ist, einer werden kann, wenn er denn weiter an sich arbeitet. Er ist natürlich bei weitem noch nicht am Ende seiner Leistungsfähigkeit, aber das sieht schon richtig gut aus, was der Bengel macht und das macht uns auch wirklich Spaß. Und genauso hat so ein Ito hat Fähigkeiten, die so bei uns im Kader sonst keiner hat. Und das ist schon großartig, dass du sowas mit Leuten aus dem eigenen Nachwuchs besetzen kannst, solche Sachen. Das hat man ja auch versucht, da möglichst schnell auch die Verträge zu verlängern. Bleibt der ab? Du, das kann ich dir bei bestem Wissen und Gewissen nicht sagen. Also, er hat einen relativ bodenständigen Berater mit Jürgen Milewski, der ja auch beim HSV oder mit dem HSV verbunden ist und verbandelt ist. Zum Zweiten kommt er halt aus einem gefestigten Umfeld, was halt hier im Norden Hamburgs, also das ist jetzt von mir, wo ich jetzt wohne, sind das nochmal gerade so 20 Kilometer oder 15 Kilometer, dann bist du da, wo der Fiete mal groß geworden ist. Das ist also wirklich was anderes, als wenn da irgendjemand, der ein Jahr in der Jugend gewesen ist, dann vielleicht das nächste Angebot bekommt. Aber Angebote werden kommen, da bin ich felsenfest von überzeugt. Wenn da so ein, zwei Spiele noch weitermacht, dann sind die Angebote da, wenn sie nicht schon lange irgendwo vorliegen. Was er dann macht, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass er so geschickt ist, dass er jetzt noch einmal, sag mal, um 3 Jahre verlängert. Das darf er ja, wenn er jetzt irgendwann im nächsten Jahr 18 wird, dann darf er ja auch länger als 2 Jahre unterschreiben. Wenn er das dann nochmal für 3 zusätzliche Jahre macht und dann kann er ja immer noch nach 2 dann gehen, wenn er dann wirklich so gut geworden ist und sich beim HSV zu einem fertigen Bundesligaspieler entwickelt hat. Das wäre der beste Weg für alle. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, HSV eigentlich recht heimstark unterwegs. Was hast du denn jetzt dann für Erwartungen beim Spiel Heimspiel dann gegen Wolfsburg? Ja, also Wolfsburg ist ja so ein Gegner, wenn ich sage, die liegen uns nicht so recht in den letzten Jahren, dann ist das eigentlich ja untertrieben, weil dieser Sieg im letzten Spiel der letzten Saison war ja der erste, ich glaube, seit 8 Jahren oder. Ja. Ich hatte das vorhin nochmal geguckt, die Statistik habe ich ganz schnell wieder zugemacht, das wollte ich mir gar nicht merken. Es ist vieles möglich, aber ihr habt ja jetzt auch unter Martin Schmidt jetzt endlich diese Entwicklung gemacht, also endlich aus eurer Sicht, dass da auch ein bisschen Festigkeit in den Kader oder in die Mannschaft reinzukommen scheint. Die PS hattet ihr ja vorher schon, habt ihr bloß nicht auf die Erde gekriegt. Wie weit das jetzt schon gefestigt ist, das wird man am Sonntag sehen. Und wie gut unser System auf euer passt oder euer auf uns, das ist schon relativ schwer zu sagen. Also eigentlich müssten wir eine ich sagen, ihr seid noch da mehr oder weniger unten drin. Wenn ich eben gesagt habe, wir überholen euch, ist es natürlich so zum Grinsen dabei gewesen. Ich glaube nicht, dass wir mit 4-0 oder höher gegen wollen, aber euch da wieder mit reinziehen, das wäre natürlich eine tolle Sache und ein knapper Heimweg wäre schon was Feines, aber so richtig fest rechnen tue ich damit eigentlich nicht. Das mache ich eigentlich nie. Ich tippe ja sowieso eher mal so aus Schüsselweng. Aber ja, so ein knapper Heimweg noch. Davor war in der Zeit doch was Feines. Sag doch nochmal schnell einen Tipp zum Schluss. Ja, ich hab's ja gedacht. Also ich bin der Gärtner, ne? Und man hat so ein bisschen Bauernschleue. Also. Aber ich glaube, viel bringen tut das auch nicht, ne? Naja, also vielleicht. Ich tippe ja natürlich ganz offensiv auf einen Auswärtssieg für uns. Ein 2-0. Das ist ja grauselig. Ja. Für euch vielleicht, aber für uns wäre es sehr, sehr schön. Wir wollten noch 6 Punkte holen bis Weihnachten aus 4 Spielen. Das wäre dann hervorglänzend. Aber wir werden sehen. Das war Sven Schulz vom HSV-Talk-Podcast, auch bei meinsportradio.de unterwegs. Und ja, ich danke dir für das Gespräch. Ja, danke schön und schönes Spiel am Sonnabend mit dem richtigen Ausgang. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan ruft voller Panik bei seinem Kumpel an und sagt, du, ich glaube, meine Frau ist tot, sagt der Kumpel. Hä, wie kommst du denn darauf? Naja, sagt der Eintracht Braunschweig-Fan, im Bett ist sie so wie immer, aber die Küche sieht echt aus wie Sau. Faninfos. Zum Heimspiel gegen Leipzig nächste Woche, da wird wieder das neue Magazin Doppelhalter 2.0 von Fans für Fans erscheinen. Neueste Ausgabe wird im Unter- und Oberrang der Nordkurve verteilt. Schaut doch mal rein und dann gibt es das auch dann im Internet abrufbar. Auswärts Hamburg ist aber davor, haben wir ja gerade auch gehört. Und da gibt es noch freie Plätze bei ja, Bustouren, die Flemmerbrüder, Fanclub Schlemmerbrüder, wollte ich sagen. Ja, www.fantours-vu.de, da kann man noch ein Plätzchen ergattern. Fanclub aller Ohrewölfe fährt auch. Lothar Hilmer, Vorsitzender, kennen wir ja, der hilmerilf@gmx.de ist seine E-Mail-Adresse. Da kann man auch noch Informationen, Anmeldungen loseisen. Bitte dran denken, es ist ausverkauft, der Fanblock, also der Stehplatz. Drumherum gibt es noch Sitzplätze, das geht. Wichtig ist noch, wer mit Fanfahrten Wolfsburg fährt, der Bus fährt 1 Stunde früher los nach Hamburg wegen der erwarteten Witterung. ab 10 Uhr oder um 10 Uhr genauer gesagt, geht's los vom Fanhaus nach Hamburg. Das sollten bitte alle, die da mitfahren wollen, einplanen. Also schön aufpassen. Und dann gibt es für Fans eine neue Einrichtung sozusagen. Da ist vor der Nordkurve ein Fan-Container aufgestellt worden. Anlaufstelle für die Supporters unter anderem. Ja, nachdem man da ausgezogen ist aus dem Büro im Fanhaus, gibt es da wieder eine feste Anlaufstelle. Container ist wohl noch nicht ganz fertig, aber ja, Verkaufsstand und so weiter, da kann man schon hingehen. Ist beim letzten Heimspiel auch schon passiert. Und ja, genau schräg gegenüber, wird jeder, glaube ich, nicht übersehen können. Schaut doch einfach mal vorbei. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende für diese Woche mit dem Wölferadio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten, ja, schreibt es mir. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir auch. Schreibt mir eigentlich immer, wenn ihr möchtet. Oder meldet euch mit einer WhatsApp-Sprachnachricht bei der Wölferadio-Hotline 0157-890-70123. 0157-890-70123. Wer auch gerne mal zu Gast sein möchte oder einen Eintracht Braunschweig-Witz der Woche hat, gerne her damit. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass wir den Trend fortsetzen können, in Hamburg 3 Punkte holen und ja, dann können wir doch ganz geschmeidig Weihnachten feiern. Ja, ich bedanke mich bei Wolfgang und Sebastian für die inhaltliche und Norman für die technische Unterstützung und sage das, was ich immer sage an dieser Stelle, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Nur der VfL.